O Herrn, erhöret uns, nix für uns. O Herrn, die lauter Weibsbüder für sich arbeiten lassen statt gesehen, nix für uns. O Herrn, die lauter kleine Buben arbeiten lassen, nix für uns. O Herrn, die an nicht danken, wenn man's grüßt, nix für uns. O Herrn, die stinken vor Stolz, nix für uns. O kurze Stock, nix für uns. O langes Feiern, für das nix zahlt wird, nix für uns. O feiner Schuss, nix für uns. O schlechte Seiden, nix für uns. O starkes Zuschlagen, nix für uns. O miserable Maschine, nix für uns. O verhautete Sein, nix für uns. O Apollo-Kerzen im Winter, nix für uns. O teures Antraggeld, nix für uns. O Werkführer, die nix kennen, als Leid verschwärzen, nix für uns. O Fabriken, wo schlecht katzt wird im Winter, nix für uns. O Fabriken, wo mehr eingesperrt ist wie im Arbeitshaus, nix für uns. O Fabriken, wo um 7 erst auszahlt wird, nix für uns. Alle braven Herren sollen leben hoch. Alle Herren, die die Gesellen da noch leben lassen, sollen leben hoch. Unsere Vorsteher sollen sorgen für uns. Unsere Beisitzmeister sollen vertreten uns. Unsere Altgesellen sollen reden für uns. Genehmigen sie unsere Bitten, denn sie sind gerecht und billig. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o Konstitution, die uns durch unseren guten Kaiser verheißen wurde. Siehe an unser Leben in diesem Jammertal und zeige uns nach diesem Elende eine bessere Zukunft.